wieder dabei und bereise. Umhüllt eine Aura, eine Rüstungsbauweise. Beschützte Gemeinde, meine Rüstung sind Teile aus Licht. Dass ich trifft und dreiteilt, ihr wisst es, was ich da reinschreibe. Von Anbeginn der Sandsteinzeit, dass Pyramiden noch glänzten, da an deiner Seite. Cooldown, wir haben die Sonne gesehen. Das Mantra bleibt, Fanta weiß von Langenau nach Langensteinen ganz alleine. Das Mantra bleibt ein Pfeil zwischen Graschna, Wulja und dessen Namen Schweigen heißt. Punkt da, diese Rüstung aus Licht beschützte mich von alleine. Was typisch ist für einen Typen wie mich, der so typisch ist. Hier sitzt wie ein Nackenmuskelsteak, aus Berüchtigkeit gespiegelt, gestrickt aus dem Feuer des heißesten Schmiedeovens, aus der Sonne da oben. Sieht halt mir mein Licht in kleine Pyramiden, erschöpft Schatten und das Fehlen von Licht, weil sich alles in mir spiegelt. Undurchlässig, selbst für Nanopartikel kommt nach mir einfach gar nichts mehr. Das Farbe vermittelt nicht mal Quarks und Co. Und all die kleinen Ficker dringen durch ihre Dichte. Es ist hart und endlose Leere, endlose Prismen. Das Nichts hinter mir, endlos wie Algorithmen. Das Fehlen von Licht nimmt ihnen ihre Geschichte. Das tiefste Schwarz ist das Fehlen des Lichtes. Und es brennt auf der Rüstung wie der Planet von Riddick. Man weiß, dass man sie trägt, wenn man unter dem Licht ist. Und es brennt auf der Rüstung wie der Planet von Riddick. Und es brennt auf der Rüstung und es ist kein Picknick. Doch man trägt sie noch mit Stolz, weil es nach einem einfach nichts ist. Und es brennt auf der Seele, es brennt auf dem Herzen. Und man schwitzt, der Esel, verdammt Bitch, darunter. Ja, aber was soll's, man? Man trägt es mit Stolz. Man sagt zwar, die, die Stolz haben, haben sonst nichts. Aber das sagen die, hinter denen einfach mal gar nichts ist. Wir dürfen das. Schön, wie es sich spiegelt, wie es sich verändert, wie es sich verformt. Deine eigene Gedankenwelt, was du davon hältst, so. Was du bist, wer du bist. Wie du dich selbst siehst, im Spiegel. Genieß das, 246.